vom Königssee, sie rufen zum Ave Maria. Das Abendgebet von St. Bartholomä klingt weit in das friedliche Land. Die Sonne versinkt, der Tag geht zur Ruhe und Friede kehrt ein in mein Herz. Ich fühl mich geborgen inmitten der Berge und möcht nie mehr fort von hier. Hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause, hier fand ich das Glück.